Ritter auf dem hohen Ross, ein König auf dem großen Schloss, ein Wildscheich mit nem Haufen Geld, das wär meine Welt. Das bin ich, wenn ich träume, hoff, dass ich nichts versäume. Und wenn ich Vertrauen.